Laktose- und Fructoseintoleranz. Bei der Laktoseintoleranz handelt es sich nicht um eine Allergie oder Unverträglichkeit, aber auch hier kann Nahrung nicht vollständig in ihre Einzelteile aufgespalten werden. Laktose ist ein Bestandteil von Milch und besteht aus zwei chemisch verknüpften Zuckermolekülen. Das Verdauungsenzym, das die beiden auseinanderschneidet, kommt nicht aus der Papille. Die Dünndarmzellen bauen es selbst oben auf ihren kleinsten Zotten. Laktose fällt auseinander, wenn sie die Darmwand berührt, und die einzelnen Zucker werden aufgenommen. Fehlt das Enzym, kann man ganz ähnliche Schwierigkeiten bekommen wie bei Glutenunverträglichkeit oder Glutensensitivität, Bauchschmerzen, Durchfall oder auch Blähungen. Anders als bei der Zöliakie wandern hier aber keine unverdauten Laktosepartikel durch die Darmwand. Sie rutschen einfach weiter vom Dünndarm in den Dickdarm und ernähren dort gasproduzierende Bakterien. Blähungen und andere Beschwerden sind sozusagen Dankesgrüße von paradiesisch überfütterten Mikroben. Obwohl das sehr unangenehm ist, ist Laktoseintoleranz bei weitem nicht so ungesund wie eine unerkannte Zöliakie. Jeder besitzt die Gene für die Verdauung von Laktose. In seltenen Fällen gibt es damit tatsächlich von Geburt an Probleme. Babys können dann keine Muttermilch trinken, ohne davon starken Durchfall zu bekommen. Bei 75% aller Menschen schaltet sich das Gen langsam ab, wenn sie älter werden. Wir trinken schließlich nicht mehr nur aus Brüsten oder Fläschchen. Außerhalb von Westeuropa, Australien und den USA ist man eine Rarität, wenn man als Erwachsener noch Milch verträgt. In unseren Breitengraden häufen sich mittlerweile die laktosefreien Supermarktprodukte, denn aktuellen Schätzungen zufolge ist jeder fünfte Bundesbürger laktoseintolerant. Je älter man ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, Milchzucker nicht mehr aufspalten zu können. Oft kommt man aber mit 60 Jahren nicht auf den Gedanken, der Blähbauch oder das bisschen Durchfall käme vom gewohnten Glas Milch oder der köstlichen Sahnesoße. Ganz ähnlich verhält es sich bei der häufigsten Nahrungsmittelintoleranz in Deutschland. Jeder dritte Deutsche hat Probleme mit dem Fruchtzucker Fructose. Daher rührt der Ballspielklassiker Kirschenessen. Kirschen gegessen, Wasser getrunken, Bauchweh bekommen. Auch bei der Fructoseintoleranz gibt es starke angeborene Unverträglichkeiten. Die Betroffenen reagieren schon auf geringste Mengen mit Verdauungsproblemen. Der Großteil der Menschen hat aber eher ein Problem mit zu viel Fructose. Die meisten wissen wenig darüber und beim Einkaufen klingt mit Fruchtzucker gesünder als mit Zucker. Deshalb süßen Lebensmittelhersteller gerne mit purer Fructose und tragen so zusätzlich dazu bei, dass unser Essen mehr Fructose enthält als jemals zuvor. Ein Apfel am Tag wäre für viele kein Problem. Wenn nicht auch schon das Ketchup der Pommes, der gesüßte Fruchtjoghurt und der Eintopf aus der Dose Fruchtzucker beinhalten würden. Einige Tomaten werden extra so gezüchtet, dass sie besonders viel Fruchtsüße enthalten. Darüber hinaus haben wir heute ein Fruchtangebot, das es ohne Globalisierung und Flugzeugtransport nirgendwo geben könnte. Was wir also als Nahrungsmittelintoleranz einsortieren, ist womöglich nur die Reaktion eines völlig normalen Körpers, der sich innerhalb von einer Generation auf eine Ernährung umstellen muss, die er Millionen Jahre zuvor so nicht hatte.